Und wie vorgeschlagen, nach kurzem sich adjustieren in der improvisierten Fremdenstube, kehrten alle drei Herren in Tante Adelheids Salon zurück, der niedrig und verblakt und etwas altmodisch war. Die Möbel lauter Erbschaftsstücke wirkten in dem niedrigen Raum beinahe grotesk, und die schwere Tischdecke mit einer mächtigen, ziemlich modernen Astrallampe darauf passte schlecht zu dem Zeisigbauer am Fenster und noch schlechter zu dem über einem kleinen Klavier hängenden Schlachtenbilde König Wilhelm auf der Höhe von Lipa. Trotzdem hatte dieses stillose Durcheinander etwas Anheimelndes. In dem primitiven Kamin, nur eine Steinplatte mit Rauchfang, war ein Holzfeuer angezündet. Beide Fenster standen auf, waren aber durch schwere Gardinen so gut wie wieder geschlossen. Und aus dem etwas schief über dem Sofa hängenden Quadratspiegel wuchsen drei Pfauenfedern heraus. Tante Adelheid hatte sich in Staat geworfen und ihre Karlsbader Granatbrosche vorgesteckt, die der alte Dubslav wegen der 7 mittelgroßen Steine, die einen größeren und buckelartig vorspringenden umstanden, die 7 Kurfürstenbrosche nannte. Der hohe, hagere Hals ließ die Domina noch größer und herrischer erscheinen, als sie war, und rechtfertigte durchaus die brüderliche Malice: Wickelkinder, wenn sie sie sehen, werden unruhig, und wenn sie zärtlich wird, fangen sie an zu schreien. Man sah ihr an, dass sie nur immer vorübergehend in einer höheren Gesellschaftssphäre gelebt hatte, sich trotzdem aber zeitlebens der angeborenen Zugehörigkeit zu eben diesen Kreisen bewusst gewesen war. Dass man sie zur Domina gemacht hatte, war nur zu billigen. Sie wusste zu rechnen und anzuordnen und war nicht bloß von sehr gutem natürlichen Verstand, sondern unter Umständen auch voller Interesse für ganz bestimmte Personen und Dinge. Was aber trotz solcher Vorzüge den Verkehr mit ihr so schwer machte, das war die tiefe Prosa ihrer Natur, das märkisch Enge, das Misstrauen gegen alles, was die Welt der Schönheit oder gar der Freiheit auch nur streifte. Sie erhob sich, als die drei Herren eintraten, und war gegen Rex und Chaco aufs Neue von verbindlichstem Entgegenkommen. »Ich muss Ihnen noch einmal aussprechen, meine Herren, wie sehr ich bedauere, Sie nur so kurze Zeit unter meinem Dache sehen zu dürfen.« »Du vergisst mich, liebe Tante«, sagte Woldemar. »Ich bleibe dir noch eine gute Weile. Mein Zug geht, glaube ich, erst um 9. Und bis dahin erzähle ich dir eine Welt und beichte.« »Nein, nein, Woldemar, nicht das, nicht das. Erzählen sollst du mir recht, recht viel. Und ich habe sogar Fragen auf dem Herzen, du weißt wohl schon welche. Aber nur nicht beichten, schon das Wort, macht mir jedes Mal ein Unbehagen. Es hat solch ausgesprochen katholischen Beigeschmack. Unser Rentmeister Fix hat recht, wenn er sagt, Beichte sei nichts, weil immer unaufrichtig. Und es habe in Berlin, aber das sei nun freilich schon sehr, sehr lange her, einen Geistlichen gegeben, der habe den Beichtstuhl einen Satansstuhl genannt. Das finde ich nun offenbar übertrieben und habe mich auch in diesem Sinne zu Fix geäußert. Aber andererseits freue ich mich doch immer aufrichtig, einem so mutig protestantischen Worte zu begegnen. Mut ist, was uns Not tut. Ein fester Protestant, selbst wenn er schroff auftritt, ist mir jedes Mal eine Herzstärkung. Und ich darf ein gleiches Empfinden auch wohl bei Ihnen, Herr von Rex, voraussetzen. Rex verbeugte sich. Woldemar aber sagte zu Chaco: Ja, Chaco, da sehen Sie's. Sie sind nicht einmal genannt worden. Eine Domina, verzeiht Tante, bildet eben ein feines Unterscheidungsvermögen aus. Die Tante lächelte gnädig und sagte: Herr von Chaco ist Offizier. Es gibt viele Wohnungen in meines Vaters Hause. Das aber muss ich aussprechen. Der Unglaube wächst und das Katholische wächst auch. Und das Katholische, das ist das Schlimmere. Götzendienst ist schlimmer als Unglaube. Gehst du darin nicht zu weit, liebe Tante? Nein, Woldemar, sieh, der Unglaube, der ein Nichts ist, kann den lieben Gott nicht beleidigen. Aber Götzendienst beleidigt ihn. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, da steht es. Und nun gar den Papst in Rom, der ein Obergott sein will und unfehlbar. Chaco, während Rex schwieg und nur seine Verbeugung wiederholte, kam auf die verwegene Idee, für Papst und Papsttum eine Lanze brechen zu wollen, entschlug sich dieses Vorhabens aber, als er wahrnahm, dass die alte Dame ihr Domina-Gesicht aufsetzte. Das war indessen nur eine rasch vorüberziehende Wolke. Dann fuhr Tante Adelheid, das Thema wechselnd, in schnell wiedergewonnener guter Laune fort. Ich habe die Fenster öffnen lassen. Aber auch jetzt noch, meine Herren, ist es ein wenig stickig. Das macht die niedrige Decke. Darf ich Sie vielleicht auffordern, noch eine Promenade durch unseren Garten zu machen? Unser Klostergarten ist eigentlich das Beste, was wir hier haben. Nur der unseres Rentmeisters ist noch gepflegter und größer und liegt auch am See. Rentmeister Fix, der hier alles zusammenhält, ist uns, wie in wirtschaftlichen Dingen, so auch namentlich in seinen Gartenanlagen, ein Vorbild, überhaupt ein charaktervoller Mann und dabei treu wie Gold. Trotzdem sein Gehalt unbedeutend ist und seine Nebeneinnahmen ganz unsicher in der Luft schweben. Ich hatte Fix denn auch bitten lassen, mit uns bei Tisch zu sein. Er versteht so gut zu plaudern, gut und leicht, ja beinahe freimütig und auch immer durchaus diskret, aber er ist dienstlich verhindert. Die Herren müssen sich also mit mir begnügen und mit einer unserer Konventualinnen, einem mir lieben Fräulein, das immer munter und ausgelassen, aber doch zugleich bekenntnisstreng ist, ganz von jener schönen Heiterkeit, die man bloß bei denen findet, deren Glaube feste Wurzeln getrieben hat. Ein gut Gewissen ist das beste Ruhekissen. Damit hängt es wohl zusammen. Rex, an den sich diese Worte vorzugsweise gerichtet hatten, drückte wiederholt seine Zustimmung aus, während Chaco beklagte, dass Fix verhindert sei. Solche Männer sprechen zu hören, die mit dem Volke Fühlung haben und genau wissen, wie es einerseits in den Schlössern, andererseits in den Hütten der Armut aussieht, das ist immer in hohem Maße fördernd und lehrreich und ein Etwas, auf das ich jederzeit ungern verzichte. Gleich danach erhob man sich und ging ins Freie. Der Garten war von sehr ländlicher Art. Durch seine ganze Länge hin zog sich ein von Buchsbaumrabatten eingefasster Gang, neben dem links und rechts in wohlgepflegten Beeten Rittersporn und Studentenblumen blühten. Gerade in seiner Mitte weitete sich der sonst schmale Gang zu einem runden Platz aus, darauf eine große Glaskugel stand, ganz an die Stechliner erinnernd, nur mit dem Unterschied, dass hier das eingelegte blanke Zinn fehlte. Beide Kugeln stammten natürlich aus der Globsower grünen Hütte. Weiterhin, ganz am Ausgange des Gartens, wurde man eines etwas schiefen Bretterzaunes ansichtig mit einem Pflaumenbaum dahinter, dessen einer Hauptzweig aus dem Nachbargarten her in den der Domina herüberreichte. Rex führte die Tante. Dann folgte Woldemar mit Hauptmann Chaco, weit genug ab von dem voraufgehenden Paar, um ungeniert miteinander sprechen zu können. »Nun, Chaco«, sagte Woldemar, »bleiben wir, wenn's sein kann, noch ein bisschen weiter zurück. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gern ich in diesem Garten bin. Allen Ernstes, ich habe hier nämlich als Junge 100-mal gespielt und in den Birnbäumen gesessen. Damals standen hier noch etliche, hier links, wo jetzt die Mohrrübenbeete stehen. Ich mache mir nichts aus Mohrrüben, woraus ich übrigens schließe, dass wir welche zu Tisch kriegen. Wie gefällt Ihnen der Garten?« »Ausgezeichnet. Das ist ja eigentlich ein Bauerngarten, aber doch mit viel Rittersporn drin. Und zu jedem Rittersporn gehört eine Stiftsdame.« »Nein, Chaco, nicht so. Sagen Sie mir ganz ernsthaft, ob Sie solche Gärten leiden können.« »Ich kann solche Gärten eigentlich nur leiden, wenn sie eine Kegelbahn haben. Und dieser hier ist wie geschaffen dazu, lang und schmal. Alle unsere modernen Kegelbahnen sind zu kurz, wie früher alle unsere Betten zu kurz waren. Wenn die Kugel aufsetzt, ist sie auch schon da und der Bengel unten schreit einen an mit seinem Acht um den König. Für mich fängt das Vergnügen erst an, wenn das Brett lang ist und man der Kugel anmerkt, sie möchte links oder rechts abirren, aber die eingeborene Gewalt zwingt sie zum Ausharren, zum Bleiben auf der rechten Bahn. Es hat etwas Symbolisches oder Pädagogisches oder meinetwegen auch Politisches.« Unter diesem Gespräche waren sie ganz nach unten hin bis an die Stelle gekommen, wo der nachbarliche Pflaumenbaum seinen Zweig über den Zaun wegstreckte. Neben dem Zaun aber, in gleicher Linie mit ihm, stand eine grün gestrichene Bank, auf der von dem Gezweig überdacht eine Dame saß, mit einem kleinen runden Hut und einer Adlerfeder. Als sich die Herrschaften ihr näherten, erhob sie sich und schritt auf die Domina zu, dieser die Hand zu küssen. Zugleich verneigte sie sich gegen die drei Herren. »Erlauben Sie mir«, sagte Adelheid, »Sie mit meiner lieben Freundin, Fräulein von Schmargendorf, bekannt zu machen. Hauptmann von Chaco, Ministerialassessor von Rex, meinen Neffen, liebe Schmargendorf, kennen Sie ja.« Adelheid, als sie es so vorgestellt hatte, zog ihre kleine Uhr aus dem Gürtel hervor und sagte, Wir haben noch 10 Minuten. Wenn es Ihnen recht ist, bleiben wir noch in Gottes freier Natur. Woldemar, führe meine liebe Freundin oder lieber Sie, Herr Hauptmann, Fräulein von Schmargendorf wird ohnehin Ihre Tischdame sein. Das Fräulein von Schmargendorf war klein und rundlich, einige 40 Jahre alt, von kurzem Hals und wenig Taille. Von den 7 Schönheiten, über die jede Evas Tochter Verfügung haben soll, hatte sie, soweit sich ihr Kredit feststellen ließ, nur die Büste. Sie war sich dessen denn auch bewusst und trug immer dunkle Tuchkleider mit einem Samtbesatz oberhalb der Taille. Dieser Besatz bestand aus 3 Dreiecken, deren Spitze nach unten lief. Sie war immer fidel, zunächst aus glücklicher Naturanlage, dann aber auch, weil sie mal gehört habe, Fidelität erhalte jung. Ihr lag daran, jung zu sein, obwohl sie keinen rechten Nutzen mehr daraus ziehen konnte. Benachbarte Adlige gab es nicht, der Pastor war natürlich verheiratet und fix auch. Und weiter nach unten ging es nicht. Adelheid und Rex waren meist voraus, sodass man sich immer erst an der Glaskugel traf, wenn das voranschreitende Paar schon wieder auf dem Rückwege war. Chaco grüßte dann jedes Mal militärisch zur Domina hinüber. Diese selbst war in einem Gespräch mit Rex fest engagiert und verhandelte mit ihm über ein bedrohliches Wachsen des Sektiererwesens. Rex fühlte sich davon getroffen, da er selbst auf dem Punkte stand, Irvingianer zu werden. Er war aber Lebemann genug, um sich schnell zurechtzufinden und vor allem auf jede nachhaltige Bekämpfung der von Adelheid geäußerten Ansichten zu verzichten. Er lenkte geschickt in das Gebiet des allgemeinen Unglaubens ein, dabei sofort einer vollen Zustimmung begegnet. Ja, die Domina ging weiter und sich abwechselnd auf die Apokalypse und dann wieder auf Fix berufend, betonte sie, dass wir am Anfang vom Ende stünden. Fix ginge freilich wohl etwas zu weit, wenn er eigentlich keinem Tage mehr so recht traue. Das seien nutzlose Beunruhigungen, weshalb sie denn auch in ihn gedrungen sei, von solchen Berechnungen Abstand zu nehmen oder wenigstens alles nochmals zu prüfen. Kein Zweifel, Fix ist für Rechnungssachen entschieden talentiert. Aber ich habe ihm trotzdem sagen müssen, dass zwischen Rechnungen und Rechnungen doch immer ein Unterschied sei. Chaco hatte dem Fräulein von Schmargendorf den Arm gereicht. Woldemar, weil der Mittelgang zu schmal war, folgte wenige Schritte hinter den beiden und trat nur immer da, wo der Weg sich erweiterte, vorübergehend an ihre Seite. »Wie glücklich ich bin, Herr Hauptmann«, sagte die Schmargendorf, »Ihre Partnerin zu sein, jetzt schon hier und dann später bei Tisch.« Chaco verneigte sich. Und merkwürdig fuhr sie fort, dass gerade das Regiment Alexander immer so vergnügte Herren hat. Ein Namensvetter von Ihnen, oder vielleicht war es auch Ihr älterer Herr Bruder, den habe ich noch von einer Einquartierung in der Prignitz her ganz deutlich in Erinnerung, trotzdem es schon an die 20 Jahre ist oder mehr. Denn ich war damals noch blutjung und tanzte mit Ihrem Herrn Vetter einen richtigen Radova, der um jene Zeit noch in Mode war, aber schon nicht mehr so recht. Und ich habe auch noch den Namenszug und einen kleinen Vers von ihm in meinem Album, Jäger von Batschko, Sekondeleutnant im Regiment Alexander. Ja, Herr von Batschko, so kommt man wieder zusammen. Oder wenigstens mit einem Herrn gleichen Namens. Chaco schwieg und nickte nur, weil er Richtigstellungen überhaupt nicht liebte. Woldemar aber, der jedes Wort gehört und in Bezug auf solche Dinge kleinlicher als sein Freund der Hauptmann dachte, wollte durchaus Remedur schaffen und bat das Fräulein darauf aufmerksam machen zu dürfen, dass der Herr, der den Vorzug habe, sie zu führen, nicht ein Herr von Batschko, sondern ein Herr von Chaco sei. Die kleine Rundliche geriet in Verlegenheit. Chaco selbst aber kam ihr mit großer Courtoisie zu Hilfe. »Liebe Stechlin«, begann er, »ich beschwöre Sie um 66 Schock sächsische Schuhzwecken. Kommen Sie doch nicht mit solchen Kleinigkeiten, die man jetzt, glaube ich, Vegetäten nennt.« Wenigstens habe ich das Wort immer so übersetzt. »Chaco, Batschko, Batschko, Chaco. Wie kann man davon so viel Aufhebens machen? Name, wie Sie wissen, ist Schall und Rauch, siehe Goethe. Und Sie werden sich doch nicht in Widerspruch mit dem bringen wollen.« Dazu reicht es denn am Ende doch nicht aus. Außerdem, ein Mann wie Sie, der es trotz seines Liberalismus fertigbringt, immer seinen Adel bis wenigstens dritten Kreuzzug zurückzuführen, ein Mann wie Sie sollte mir doch diese kleine Verwechslung ehrlich gönnen, denn dieser mir in den Schoß gefallene Batschko, Gott sei Dank, dass auch unser einem noch was in den Schoß fallen kann, denn dieser mir in den Schoß gefallene Batschko ist doch einfach eine Rang- und Standeserhöhung, ein richtiges Avancement. Die Batschkos reichen mindestens bis Huss oder Zizka. Und wenn es vielleicht Ungarn sind, bis auf die Hunyadis zurück. Während der erste wirkliche Tschako noch keine 200 Jahre alt ist. Und von diesem ersten wirklichen Tschako stammen wir doch natürlich ab. Erwägen Sie, bevor es nicht einen wirklichen Tschako gab, also einen steifen grauen Filzhut mit Leder oder Blech beschlagen, eher kann es doch auch keinen von Tschako gegeben haben. Der Adel schreibt sich immer von solchen Dingen seiner Umgebung oder seines Metiers oder seiner Beschäftigung her. Wenn ich wirklich noch mal Lust verspüren sollte, mich standesgemäß zu verheiraten, so scheitere ich vielleicht an der Jugendlichkeit meines Adels und werde mich dann dieser Stunde wehmütig freundlich erinnern, die mich, wenn auch nur durch eine Namensverwechslung, auf einen kurzen Augenblick zu erhöhen trachtete. Woldemar seiner Philisterei sich bewusst werden, zog sich wieder zurück, während die Schmargendorf treuherzig sagte, »Sie glauben also wirklich, Herr von, Herr Hauptmann, dass Sie von einem Tschako herstammen?« »Soweit solch merkwürdiges Spiel der Natur überhaupt möglich ist, bin ich fest davon durchdrungen.« In diesem Moment, nach abermaliger Passierung des Platzes mit der Glaskugel, erreichte das Paar die Bank unter dem Pflaumenbaumzweige. Die Schmargendorf hatte schon lange vorher nach zwei großen, dicht zusammensitzenden Pflaumen hinübergeblickt und sagte, während sie jetzt ihre Hand danach ausstreckte, »Nun wollen wir aber ein Philippchen essen, Herr Hauptmann. Wo wir hier zwei zusammensitzen, da ist immer ein Philippchen.« Eine Definition, der ich mich durchaus anschließe. Aber mein gnädiges Fräulein, wenn ich vorschlagen dürfte, mit dieser herrlichen Gabe Gottes doch lieber bis zum Dessert zu warten. Das ist ja doch auch die eigentliche Zeit für Philippchen. Nun, wie Sie wollen, Herr Hauptmann. Und ich werde diese zwei bis dahin für uns aufheben. Aber diese dritte hier, die nicht mehr so ganz dazugehört, die werde ich essen. Ich esse so gern Pflaumen. Und Sie werden sie mir auch gönnen. Alles, alles, eine Welt. Es schien fast, als ob sich Tschako noch weiter über dieses Pflaumenthema, namentlich auch über die sich darin bergenden Wagnisse, verbreiten wollte, kam aber nicht dazu, weil eben jetzt ein Diener in weißen Baumwollhandschuhen, augenscheinlich eine Gelegenheitsschöpfung, in der Hoftür sichtbar wurde. Dies war das mit der Domina verabredete Zeichen, dass der Tisch gedeckt sei. Die Schmargendorf, ebenfalls eingeweiht in diese zu raschen Entschlüssen drängende Zeichensprache, bückte sich deshalb, um von einem der Gemüsebeete rasch noch ein großes Kohlblatt abzubrechen, auf das sie sorglich die beiden rotgetüpfelten Pflaumen legte. Gleich danach aber aufs Neue des Hauptmanns Arm nehmend, schritt sie unter Vorantritt der Domina auf Hof und Flur und ganz zuletzt auf den Salon zu, der sich inzwischen in manchem Stücke verändert hatte, vor allem darin, dass neben dem Kamin eine zweite Konventualin stand, in dunkler Seide, mit Kopfschleifen und tiefliegenden, starren Kakadu-Augen, die in das Wesen aller Dinge einzudringen schienen. »Ach, meine Liebste«, sagte die Domina auf diese zweite Konventualin zuschreitend, »es freut mich herzlich, dass Sie sich trotz Migräne noch herausgemacht haben. Wir wären sonst ohne dritte Tischdame geblieben. Erlauben Sie mir vorzustellen, Herr von Rex, Herr von Tschako, Fräulein von Triglaff aus dem Hause Triglaff.« Rex und Tschako verbeugten sich, während Woldemar, dem sie keine Fremde war, an die Konventualin herantrat, um ein Wort der Begrüßung an sie zu richten. Tschako, die Triglaff unwillkürlich musternd, war sofort von einer infrapierenden Ähnlichkeit betroffen und flüsterte gleich danach dem sein Monokel wiederholendlich in Angriff nehmenden Rex leise zu, »Krippenstapel, weibliche Linie.« Rex nickte. Während dieser Vorstellung hatte der im Hintergrund stehende Diener den oberen und unteren Türriegel mit einer gewissen Ostentation zurückgezogen, einen Augenblick noch, und beide Flügel zu dem neben dem Salon gelegenen Esszimmer taten sich mit einer stillen Feierlichkeit auf. »Herr von Rex«, sagte die Domina, »darf ich um Ihren Arm bitten?« Im Nu war Rex an ihrer Seite, und gleich danach traten alle drei Paare in den Nebenraum ein, auf dessen gastlicher und nicht ohne Geschick hergerichteter Tafel zwei Blumenvasen und zwei silberne Doppelleuchter standen. Auch der Diener war schon in Aktion. Er hatte sich inzwischen am Buffet in Form einer Meißner Suppenterrine aufgestellt, und indem er den Deckel mit einem abgestoßenen Engel obenauf abnahm, stieg der Wrasen wie Opferrauch in die Höhe. Tante Adelheid, wenn sich nichts geradezu Verstimmliches ereignete, war von alten Zeiten her eine gute Wirtin und besaß neben anderem auch jene Direktoralaugen, die bei Tisch so viel bedeuten. Aber eine Gabe besaß sie nicht, die das Gespräch, wie es in einem engsten Zirkel doch sein sollte, zusammenzufassen. So zerfiel denn die kleine Tafelrunde von Anfang an in drei Gruppen, von denen eine, wiewohl nicht absolut schweigsam, doch vorwiegend als Tafelornament wirkte. Das war die Gruppe Woldemar Triglaff, und das konnte nicht wohl anders sein. Die Triglaff, wie sich das bei Kakadu-Gesichtern so häufig findet, verband in sich den Ausdruck höchster Tiefsinnigkeit mit ganz ungewöhnlicher Umnachtung. Und ein letzter Rest von Helle, der ihr vielleicht geblieben sein mochte, war ihr durch eine stupende Triglaff-Vorstellung schließlich doch auch noch abhanden gekommen. Eine direkte Deszendenz von dem gleichnamigen Wendengotte, etwa wie Chaco von Chaco, war freilich nicht nachzuweisen, aber doch auch nicht ausgeschlossen. Und wenn dergleichen überhaupt vorkommen oder nach stiller Übereinkunft auch nur allgemein angenommen werden konnte, so war nicht abzusehen, warum gerade sie leer ausgehen oder auf solche Möglichkeiten verzichten sollte. Dieser hochgespannten, ganz im Speziellen sich bewegenden Adelsvorstellung entsprach denn auch das gereizte Gefühl, dass sie gegen den Zweig des Hauses Tadden unterhielt, der sich nach seinem pommerschen Gute Triglaff Tadden Triglaff nannte. Eine Zubenennung, die ihr, der einzig wirklichen Triglaff, einfach als ein Übergriff oder doch mindestens als eine Beeinträchtigung erschien. Woldemar, der dies alles kannte, war dagegen gefeit und wusste seinerseits seit langer, wie zu verfahren sei, wenn ihm die Triglaff als Tischnachbarin zufiel. Er hatte sich für diesen Fall, der übrigens öfter eintrat, als ihm lieb war, die Namen aller Konventualinnen auswendig gelernt, die während seiner Kinderzeit in Kloster Wutz gelebt hatten und von denen er recht gut wusste, dass sie seit lange tot waren. Er begann aber trotzdem, regelmäßig seine Fragen so zu stellen, als ob das Dasein dieser längst Abgeschiedenen immer noch einer Möglichkeit unterläge. Da war ja hier früher, mein gnädigstes Fräulein, eine Drachenhausen, Aurelie von Drachenhausen, und übersiedelte dann, wenn ich nicht irre, nach Kloster Zedenick. Es würde mich lebhaft interessieren, in Erfahrung zu bringen, ob sie noch lebt oder ob sie vielleicht schon tot ist. Die Triglaff nickte. Chaco, dieses Nicken beobachtend, sprach sich später gegen Rex dahin aus, dass das alles mit der Abstammung der Triglaff ganz natürlich zusammenhänge. Götzen nicken bloß. Um vieles lebendiger waren Rede und Gegenrede zwischen Tante Adelheid und dem Ministerialassessor, und das Gespräch beider, das nur sittliche Hebungsfragen berührte, hätte durchaus den Charakter einer gemütlichen, aber doch durch Ernst geweihten Synodalplauderei gehabt, wenn sich nicht die Gestalt des Rentmeisters Fix beständig eingedrängt hätte, dieses Domina-Protégés, von dem Rex unter Zurückhaltung seiner wahren Meinung immer aufs Neue versicherte, dass in diesem klösterlichen Beamten eine seltene Verquickung von Prinzipienstrenge und Geschäftsgenie vorzuliegen scheine. Das waren die zwei Paare, die den linken Flügel bzw. die Mitte des Tisches bildeten. Die zwei Hauptfiguren waren aber doch Chaco und die Schmargendorf, die ganz nach rechts hin saßen, in Nähe der dicken Fenstergardinen aus Wollstoff, in deren Falten denn auch vieles glücklicherweise verklang. An die Suppe hatte sich ein Fisch und an diesen ein Linsenpüree mit gebackenem Schinken gereiht. Und nun wurden gespickte Rebhuhnflügel in einer pikanten Soße, die zugleich Küchengeheimnis der Domina war, herumgereicht. Chaco, trotzdem er schon dem gebackenen Schinken erheblich zugesprochen hatte, nahm ein zweites Mal auch noch von dem Rebhuhngericht und fühlte das Bedürfnis, dies zu motivieren. »Eine gesegnete Gegend, Ihre Grafschaft hier«, begann er. »Aber freilich heuer auch eine gesegnete Jahreszeit. Gestern Abend bei Dubsla von Stechlin, Krammetsvögelbrüste, heute bei Adelheid von Stechlin, Rebhuhnflügel.« »Und was ziehen Sie vor?« fragte die Schmargendorf. »Im Allgemeinen, mein gnädiges Fräulein, ist die Frage wohl zugunsten ersterer entschieden. Aber hier und speziell für mich ist doch wohl der Ausnahmefall gegeben.« »Warum ein Ausnahmefall?« Sie haben recht, eine solche Frage zu stellen, und ich antworte so gut ich kann. Nun denn, in Brust und Flügel, schlummert, wie mir scheinen will, ein großartiger Gegensatz von hüben und drüben. Es gibt nichts Diesseitigeres als Brust, und es gibt nichts Jenseitigeres als Flügel. Der Flügel trägt uns, erhebt uns, und deshalb trotz aller nach der anderen Seite hin liegenden Verlockung möchte ich alles, was Flügel heißt, doch höher stellen. Er hatte dies in einem möglichst gedämpften Tone gesprochen, aber es war nicht nötig, weil einerseits die links ihm zunächst sitzende Triglaff aus purem Hochgefühl ihr Ohr gegen alles, was gesprochen wurde, verschloss, während andererseits die Domina, nachdem der Diener allerlei kleine Spitzgläser herumgereicht hatte, ganz ersichtlich mit einer Ansprache beschäftigt war. »Lassen Sie mich Ihnen noch einmal aussprechen«, sagte sie, während sie sich halb erhob, »wie glücklich es mich macht, Sie in meinem Kloster begrüßen zu können. Herr von Rex, Herr von Chaco, Ihr Wohl.« Man stieß an. Rex dankte unmittelbar und sprach, als man sich wieder gesetzt hatte, seine Bewunderung über den schönen Wein aus. »Ich vermute Montefiascone.« »Vornehmer, Herr von Rex«, sagte Adelheid in guter Stimmung, »eine Rangstufe höher, nicht Montefiascone, den wir allerdings unter meiner Amtsvorgängerin auch hier im Keller hatten, sondern Lacrimae Christi. Mein Bruder, der alles bemängelt, meinte freilich, als ich ihm vor einiger Zeit davon vorsetzte, das passe nicht, das sei Begräbniswein, höchstens Wein für Einsegnungen, aber nicht für heitere Zusammenkünfte.« »Ein Wort von eigenartiger Bedeutung, darin ich Ihren Herrn Bruder durchaus wiedererkenne.« »Gewiss, Herr von Rex. Und ich bin mir bewusst, dass uns der Name gerade dieses Weines allerlei Rücksichten auferlegt. Aber wenn Sie sich vergegenwärtigen wollen, dass wir in einem Stift, einem Kloster sind, und so meine ich denn, der Ort, an dem wir leben, gibt uns doch auch ein Recht und eine Weihe. Kein Zweifel, und ich muss nachträglich die Bedenken Ihres Herrn Bruders als irrtümlich anerkennen. Aber wenn ich mich so ausdrücken darf, ein kleidsamer Irrtum. Auf das Wohl Ihres Herrn Bruders.«